Hi, people. Hallo, Leute. So the first thing in your time of transition. Das erste in deinen Zeiten der Veränderung. Remember, your focus remains on your mission and nothing else. Erinnere dich, dein Fokus bleibt auf deiner Mission, auf nichts anderes. Not your ambitions and not your own desire. Nicht deine Ambitionen und nicht deine eigenen Wünsche. Secondly. Zweitens. In the time of transition. In Zeiten der Veränderung. You need to keep your focus on the Lord and not on our own weaknesses and inabilities. Musst du den Fokus auf den Herrn legen und nicht auf deine Schwachheiten und Unfähigkeiten. You know, maybe you think, well, Reinhard, we always have to focus on the Lord. Vielleicht denkst du jetzt, aber Reinhard, wir müssen uns doch immer auf den Herrn fokussieren. Yes, of course, I would agree with that on you. Ja, natürlich, da gebe ich dir recht. But there is a way to navigate successfully through transition. Aber da gibt es einen Weg, erfolgreich durch die Veränderung zu gehen. And when you are going through transition, you're faced with your own inabilities and weaknesses so much clearer. Wenn du durch Veränderung gehst, wirst du mit deinen Unfähigkeiten und Schwachheiten noch sehr viel klarer fokussiert. Look. Schau. When everything goes well. Wenn alles gut läuft. Everything's like planned. Wenn alles nach Plan läuft. Everything is going well as you've always known how to do it. Wenn alles bestens läuft, weil du schon immer gewusst hast, wie du es machst. Your success will compensate for your weakness. Wird dein Erfolg deine Schwachheiten kompensieren. And you can fool yourself thinking everything is fine just because of your success. Und du kannst dich selber täuschen, indem du denkst, alles läuft gut, weil du ja Erfolg hast. You know, I will have the privilege in a few weeks. Ich werde in ein paar Wochen das Privileg haben, to go to a meeting that will be half a day, an einem Meeting teilnehmen, das einen halben Tag dauern wird, with 70 of the most successful businessmen of a nation. Mit 70 der erfolgreichsten Geschäftsleuten einer Nation. I'm very excited, but very nervous about it. Ich bin darüber sehr begeistert, aber auch sehr nervös. You know, because I thought, well, like, who am I? Denn ich habe mir gedacht, wer bin ich? It's like, I'm Reinhard. Ich bin Reinhard. And these are business people who probably create millions. Und das sind Geschäftsleute, die wahrscheinlich Millionen kreieren. But I understand that this is an open door that God has given me, so I will walk through it. Ich habe verstanden, dass das eine offene Tür ist, die mir Gott gibt, und so werde ich da durchgehen. And you know, here is the key. Das ist der Schlüssel. Transition will confront you with your own weaknesses and inabilities. Veränderung konfrontiert dich mit deinen eigenen Schwachheiten und Unfähigkeiten. What are you going to focus on? Worauf wirst du dich fokussieren? If you focus on your own weakness and on your inability, wenn du dich auf deine eigene Schwachheit und Unfähigkeit fokussierst, you will not transition well. Dann wirst du den Übergang nicht gut meistern. Because what you focus on is what you will become always. Weil worauf du dich fokussierst, das wirst du immer bekommen. So you focus on your weakness, you will become even weaker. Wenn du dich auf deine Schwachheit fokussierst, dann wirst du sogar noch schwächer werden. You focus on your inability, you will be even more inadequate. Wenn du dich auf deine Unfähigkeiten fokussierst, wirst du noch unzureichender werden. How are you going to make wise decisions in time of transition when you focus on your own weaknesses? Wie kannst du in Zeiten eines Übergangs weise Entscheidungen treffen, wenn du dich auf deine eigenen Schwachheiten fokussierst? I'm not saying ignore your weaknesses. Ich sage nicht, ignoriere deine Schwachheiten. Of course not. Natürlich nicht. We have to face our weaknesses and learn to overcome them with the Lord. Wir müssen unsere Schwachheiten konfrontieren und lernen, diese mit dem Herrn zu überwinden. But we have to come to the place where the focus, the attention stays in the Lord, specifically even more so in time of transition. Wir müssen dahin kommen, dass der Fokus und die Aufmerksamkeit auf den Herrn gerichtet sind, umso mehr in Zeiten der Veränderung. Because as we focus on him, suddenly we will see his ability. Weil wenn wir uns auf ihn fokussieren, werden wir plötzlich seine Fähigkeiten sehen. We will see his strength. Wir werden seine Stärke sehen. And then we will navigate through well this time of transition. Und dann werden wir durch die Veränderung gut durchkommen. You know, it's very funny that in the Christian world, in the whole world, there is this wrong idea. Es ist sehr lustig, dass in der christlichen Welt tatsächlich weltweit diese falsche Idee herrscht. And it's this idea. Und zwar folgende. That just because you are small, that means you're also insignificant. Nur weil du klein bist, bedeutet dies auch, dass du unbedeutend bist. You know, this was the problem with Gideon. Das war das Problem mit Gideon. I mean, he was in a time of transition. Er befand sich in einer Zeit der Veränderung. From a time to be completely oppressed by the enemy. Von einer Zeit komplett vom Feind unterdrückt zu sein. To a time of extraordinary victory and being backed by governed to the Lord. Zu einer Zeit mit außerordentlichem Sieg und wieder vom Herrn regiert zu werden. So in this major time of transition, the angel of the Lord comes to him. In dieser wichtigen Zeit der Veränderung kam der Engel des Herrn zu ihm. And listen, he looks at Gideon and he says, "Oh, you man of mighty valor." Und hört zu, er schaute Gideon an und sagte, du streitbarer Held. What did Gideon do? Was machte Gideon? He focused on his own weakness. Er fokussierte sich auf seine eigenen Schwachheiten. On his own inability. Auf seine eigene Unfähigkeit. I'm the least in my tribe. Ich bin der Letzte in meinem Stamm. Wir sind nichts. Why did God, which I believe in this instance the angel of the Lord was Jesus himself? Warum kam Gott und ich glaube, dass der Engel des Herrn Jesus selbst war? Why did Jesus come to him and immediately move his focus from his own inability up to the Lord? Warum kam also Jesus zu ihm und lenkte sofort den Fokus von seiner Unfähigkeit auf den Herrn? Why did he do that? Warum tat er das? He did it because he knew this is a major time of transition and if he looks at his ability and his weakness, he cannot make it. Er wusste, dass es eine wichtige Zeit der Veränderung ist und wenn er auf seine Unfähigkeit und Schwachheit schaut, kann er es nicht schaffen. You know, if you think little means insignificant, you've never spent a night in a bedroom with a mosquito. Wenn du glaubst, dass Kleinsein bedeutet, unbedeutend zu sein, dann hast du noch nie eine Nacht mit einer Mücke im Schlafzimmer verbracht. I've just spent a few days at our orphanage. Ich verbrachte gerade ein paar Tage in einem Waisenhaus. And after the first night they asked me, did you sleep well? Und nach der ersten Nacht fragten sie mich, hast du gut geschlafen? And I said, no, I said, I don't think I slept more than an hour, maybe two. Ich sagte, nein, ich glaube, ich habe nicht mehr als eine Stunde oder vielleicht zwei geschlafen. They felt really bad about me. Sie fühlten sich schlecht wegen mir. And I said, listen, I'm fine. I simply answered your question. I'm not going to lie to you. Ich sagte, mir geht's gut. Ich habe einfach eure Frage beantwortet. Ich wollte euch nicht anlügen. So if you ask me how I slept, I'm going to tell you. Also wenn ihr mich fragt, wie ich geschlafen habe, dann sage ich es euch. If you ask me how are you, I would have told you I'm fine. Wenn ihr gefragt hättet, wie es mir geht, hätte ich euch gesagt, dass es mir gut geht. So Reinhard, why didn't you sleep well? Aber Reinhard, warum hast du nicht gut geschlafen? Because me, the big guy, was in the room with a tiny little mosquito. Weil ich, der große Kerl, mit einer winzig kleinen Mücke im Zimmer war. And all night, bzz, bzz, bzz. Und die ganze Nacht bzz, bzz, bzz. And in the morning I woke up and I must have had 20 mosquito bites. Und am Morgen wachte ich auf und ich hatte bestimmt 20 Mückenstiche. Little does not mean insignificant, my friend. Klein bedeutet nicht unbedeutend, mein Freund. We have to understand this in the time of transition. Don't look at your own littleness and think it's a problem. Wir müssen das in Zeiten der Veränderung verstehen. Schau nicht auf deine eigene Größe und denke nicht, dass das ein Problem ist. Tomorrow we continue. Morgen geht es weiter.